wir schon gehört, wie scheiße wir sind. Dürfen wir überhaupt existieren? Wer uns gut findet, der ist doch blind und liebt es sich, mit Kot einzuschmieren. Uns hat jemand die Gehirnzellen geraubt, sie in den Schrank gelegt und dort sind sie eingestaubt. Wir würden auf Konzerten von uns früher gehen, aber wir wollen nicht verpassen, euch kotzen zu sehen. Wir sind scheiße, aber trotzdem weise. Wir werden euren Wortschatz mit Blödsinn erweitern. Aber Hauptsache, wir können uns erheitern. Aber Hauptsache, wir können uns erheitern. Jetzt können wir mal ins Konkretere gehen. Zum Beispiel, dass wir scheiße aussehen. Wir haben zwar Riesenglieder, doch dafür auch ziemlich schlechte Lieder. Wir sind den ganzen Tag besoffen. Die Leute, die uns sehen, wirken oft betroffen. Wir sind der hinterletzte Abschaum. Wir haben noch nicht mal nen Weihnachtsbaum. Zeit für ein Solo. Scheiße, aber trotzdem weise. Wir werden euren Wortschatz mit Blödsinn erweitern. Aber Hauptsache, wir können uns erheitern. Aber Hauptsache, wir können uns erheitern. Sind so scheiße wie ein umgefallenes Bier. Trotzdem sind wir heute hier. Und seid ihr nach diesem Lied auch noch hier, dann habt ihr nichts kapiert. Wir sind scheiße, aber trotzdem weise. Wir werden euren Wortschatz mit Blödsinn erweitern. Aber Hauptsache, wir können uns erheitern. Aber Hauptsache, wir können uns erheitern. Scheiße einschmieren. Das ist ja eine gute Idee, ey.